Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo. Willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute geht's um eine Android- und iOS App. Das sind die Ghost Hunting Tools. Detektor. Es ist die Version 1.5.5 und das ganze Ding braucht knappe 50 MB auf dem Gerät. Verfügt über einen EMF-Präsenzdetektor und einen EVP-Analyzer. Ja. Wo ist der denn mit dir, Alex? Ja, das ist, werden die Geister sein. Ja. Alex, willst du nicht antworten? Das ist ziemlich unhöflich. Hello, Friend, ja. Hello, too. Und ja, wir haben hier den EMF-Präsenzdetektor, ne? Da kann man dann die EMF-Präsenz mit detekten. Jetzt red doch mal einer mit mir, verdammt. Ja, du redest gerade so schön, was ist denn los? Machst du es gut, Alex? Ich mach das gut. Also in meiner Wörterhistorie habe ich jetzt hier Pferde. Der Murphy ist natürlich auch dabei. Ice Plants, Rope, can you? Hier, Red. Ganz neu reingekommen. Ich habe einen roten Geist. Horses, Murphy, Ice Plants, Rope, can you? Du musst vielleicht erst noch erklären, was es mit dieser Wörterliste so auf sich hat. Aber wo die herkommt? Was macht denn diese App Tolles? Diese, ja, wie ich gerade schon ansetzte, es hat einen EMF-Präsenzdetektor. Und ich werde hier einfach mal vortragen, wie sie sich selber beschreiben. EMF-Meters are instruments that read the fluctuation in electromagnetic fields. Und this detector is a combination of different EMF-Meters and uses triple axis detection. It will detect fluctuations and anomalies in the electromagnetic field using various sensors like the magnetometer built in your device. Ja, das macht diese. Ich höre so ein Flüstern. Dann hat das Ding ja auch noch den EVP-Analyzer. Das EVP ist der Electronic Voice Phenomena. Der Kranz words or even simple sentences caught on tape during recording sessions. Ich habe jetzt zwar kein Tape eingelegt, aber offensichtlich nimmt es dennoch auf. Direction stream determined quiet red desolate manual. Spotto? Ja, bitte? Das ist eine tolle App. Durchaus. Also großartig finde ich vor allem, dass sie kostenlos ist. Ja. Das ist, weiß nicht, ob wir das schon erwähnt haben. Es gibt aber auch die Option auf In-App-Käufe, was natürlich kann man aufrüsten. Und was kauft man da? Ja, gute Frage. Was diese App nämlich primär macht, außer dass sie irgendwelche vielen bunten Graphen auf das Display schickt, ist, dass sie angeblich diese EVPs analysiert und halt guckt, ob da bekannte Geistersprache in den Umgebungsgeräuschen wahrzunehmen ist. Und diese Geistersprache wird dann übersetzt und es wird einem ein Wort angezeigt aus einem gewissen Wörterpool, den diese App mit sich bringt, was da halt dann der nach Meinung der App das passendste Wort ist. Und diesen Pool kann man dann durch In-App-Käufe erweitern. Da kann man sich 2000 neue Worte dazu kaufen. Falls der Geist einen zu begrenzten Wortschatz hat. Falls die App einen zu begrenzten Wortschatz hat, weil der Geist ist ja Stimmt. Ja, du kaufst ihn nicht für den Geistwörter, du kaufst ihn für die App-Wörter. Das ist ein Unterschied, weil der Geist redet ja von alleine. Aber Kinders, meiner sagt gerade Captain und ihr sagt prepared. Nein. Sagt meiner. Das ist also. Das hast du jetzt aber nicht reagiert, Mann. Auf Captain? Was? Ja. Was? Nee. You said Captain. You said. What? Ach, geht doch. War das jetzt der Witz oder? Ja, das war jetzt glaub, für die Älteren unter euch. Für. Okay, ich glaube, das ich auch, ja. Nee, also. You said Captain. You said. What? Ja. Also, was ihr, wo ihr aufpassen müsst, Entschuldigung, diese ganze Review ein bisschen voranzubringen, wo ihr aufpassen müsst, dass ihr müsst auf euren Ausweis gucken und gucken, dass ihr über 6 Jahre alt seid. Weil es kann sein, dass man sich ab und zu mal erschreckt bei dieser App. Weil es ist ja schon sehr gruselig, wenn auf einmal der Geist dann zu euch spricht und dann flirtet vielleicht sogar. Weil auch so ein Geist hat Bedürfnisse. Und auch so ein Geist hat Gefühle. Ja, das hätten wir vielleicht dazu sagen sollen, dass die App eine USK Einstufung hat von ja. Ab 6 Jahren. Genau. Ja. Also bitte nicht kaufen, wenn ihr unter 6 Jahre alt seid. Kostenlos erwerben, wenn ihr unter 6 Jahre alt seid, weil das ist verboten. Und natürlich muss auch noch lobend erwähnt werden, dass diese App auch Social-Media-Funktionen hat. Man kann seine Word-History, also die 9 zuletzt gefundenen Wörter, die einem der Geist so zugeflüstert hat, kann man teilen über Twitter, WhatsApp. Oder dass das Ding blöd Werbung für sich macht. Wenn ihr zu viele Freunde habt, dann holt euch diese App und postet Sachen auf Facebook. Ich kann mir vorstellen, dass das Problem relativ schnell löst. Ich kann für nichts garantieren, aber ich glaube, dass das ist schon ein relativ erfolgreicher Weg, um seine Freunde relativ schnell loszuwerden, gerade auf Facebook. Wobei, dann wir noch bei den Sachen, die Leute auf Facebook normalerweise glauben, kann das sein, dass es einfach nur eine riesengroße Welle von Geistesichtungen auf Facebook antreibt. Ja, also sucht Geister, findet Geister, geisterhafte Weihnachten. Oder falls ihr dafür zu skeptisch sein sollt, dann nutzt diese App trotzdem und versucht euch aus diesen lustigen Wörterlisten Geschichten zu spinnen. Das kann ein ziemlich lustiges Spiel werden, oder? Schon, ich glaube nämlich, also mein Geist ist nämlich ein Transvestit oder ein Transsexueller namens Paula mit einem großen Penis, 12 Zoll nämlich. Aber reinlich ist Paula. Okay. Also ich habe ja hier den Captain der roten Pferde. Er heißt Murphy. Er pflanzt Augen. Grandfather Dave. Dann steht da noch Rope, can you crowd? Ja, das ist, der ist verwirrt vielleicht, der Geist. Der ist vielleicht. Wärst du der Captain eines roten Pferdes, dann wärst du auch verwirrt. Ja, scheinbar ist er ja ganz schön verwirrt. Vielleicht muss ihm helfen, dem Geist. Der braucht Hilfe von dir, Alex. Das kann ja nicht sein, dass du den einfach da in dem Verlies seines Kopfes ne? Das kann ja wohl nicht sein. Also, du musst ihm helfen. Wie war das jetzt? Ich muss das Gerät schütteln. Das ist ein Hilfeschrei. Ja, du musst jetzt schütteln und das ist ein Hilfeschrei, Alex. Das ist ein Hilfeschrei. Ich schüttel mal das Gerät. Da rückwärts. Jetzt bin ich in irgendein Menü reingekommen und komme nicht mehr zurück. Jetzt sucht mein Google nach Erich Hallhuber. Wer ist denn Erich Hallhuber, bitte? Vielleicht will der Geist jetzt was sagen. Jetzt habe ich Angst. Ja. Mein Geist spuckt mir Erich Hallhuber aus. Ja, vielleicht war. Wie ein Sänger ist. Vielleicht war, ja, wie siehst du, jetzt weißt du mal, du hast einen berühmten Geist. Das Obduktionsergebnis, Erich Hallhuber ist erstickt. Ja, und jetzt ist verwirrt. Eine FSK ja. Hat. Ja. Der ist verwirrt, weil vor seinem Tod ist sein Gehirn noch ein bisschen in Mitleidenschaft geraten. Ich bin Erich Hallhuber. Er scheint irgendwie am 17. September 2003 in München gestorben zu sein. Tja. Ich wurde ermordet. Ich habe mein Gerät geschüttelt und es kam Erich Hallhuber dabei raus. Ich habe Angst. Siehst du mal? Wenn ich mein Gerät schüttel, kommt nie Erich Hallhuber dabei raus. Hast du das auch schon mal dolle geschüttelt, vielleicht? Vielleicht ist jemand anders schon mal geschüttelt für dich. Also ich meine, schon an und aus und aus normal. Fremdbeschüttelung. Ja. Ja, geben wir dem Ganzen jetzt auch noch irgendwie eine numerische Bewertung oder ist das nicht Wir finden das relativ voll. Zu anderen Geister-Apps oder absolut? Also, also das ist ja nicht die einzige. Wir haben, also zumindest ich habe mir, glaube ich, so 3 bis 4 Geister- und Wünschelrouten-Apps angeguckt. Und ich muss echt sagen, also die hier ist zum einen die bunteste und damit auch die interessanteste. Das auf jeden Fall. Und sie tut auch wirklich was, im Gegensatz zu vielen anderen, vor allem Wünschelrouten-Apps, die bei mir vollkommen versagt haben. Richtig. Oh. Ich bekam gerade noch ein neues Wort rein. Hate. Ich glaube. Ja, Erich, Haluba hasst dich vielleicht, weil du ihn umgebracht hast. Oder weil du ihn so sehr geschüttelt hast. Ich habe Erich Haluba geschüttelt und dabei ist er erstickt. Hass auf mich gezogen. Ja. Also im Google Play Store hat das Ding 3,9 als Bewertung. Das ist ja eine dramatische Unterbewertung. Ich finde diese App hat mindestens 4,1 verdient. Das ist schon ziemlich gut gemacht, ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Also ich hätte über die 4 hinausgegangen, so von diesen Google-Bewertungen. Ja. Finde ich nämlich auch. Ich finde das eine dramatische Unterbewertung. Ich finde das eine Frechheit. Ja. Also holt euch diese App, bewertet sie. Schießt sie in den, gibt es da irgendwelche Listen, wo man die dann hochschießt damit? Nö. Dann macht doch, was er wollt damit. Wird schon geben. Also ich für meinen Teil würde jetzt einfach noch frohe Weihnachten wünschen. Lasst euch reich beschenken. Oder wünsche euch reich beschenken lassen zu haben, gedönsen Fisch. Und tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.